Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Vortrag handelt von einem politischen Märchen, welches heißt Der gute Demokrat und die bösen Extremisten. Dieses Märchen wird nicht nur Kindern erzählt, sondern es geht, wie es in alter Zeit die Mähren taten, unter Frauen und Männern von Mund zu Mund. Es ist nicht nur am heimischen Herd zu hören, sondern findet sich gedruckt und vervielfältigt aller Orten, an Schulen und Universitäten, in Medien, Parlamenten und Einrichtungen der politischen Bildung. Wollte man den Inhalt dieses Märchens wiedergeben, so könnte man es so tun. Es war einmal ein Land, in dem gute Menschen regierten. Sie hatten nichts anderes im Sinn als das Wohl der Einwohnerschaft und sie verrichteten ihr Tagwerk ohne Arg und Hinterlist. Alle hätten zufrieden sein können, wenn da nicht einige Gestalten gewesen wären, die es übel mit dem Lande meinten. Sie führten Böses im Schilde, wollten die Herrschaft der Guten beenden und ein hartes Regiment errichten. Deshalb mussten sie streng bewacht werden. Früher nannte man sie Zwerge, Hexen oder Unholde. Später trugen sie die Namen Extremisten und Radikale. Zum Glück kannten die guten Menschen die Gefahr. Und so konnten sie immer weiter regieren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Etwas weniger märchenhaft ausgedrückt geht es also darum, dass ein Teil des politisch denkenden Volkes moralisch diskreditiert wird. Er wird nicht als gleichberechtigter Konkurrent im Meinungskampf geachtet, sondern seiner Mitwirkungsrechte beraubt. Man führt mit ihm keine Diskussion, sondern behandelt ihn mit obrigkeitsstaatlichen und geheimdienstlichen Mitteln. Die Berechtigung hierfür leitet man daraus ab, dass man selbst ein Monopol auf das Verständnis vom Rechtsstaat besitze. Wer dieses Verständnis nicht teilt, soll nicht legitimiert sein, am demokratischen Wettstreit teilzunehmen. Die Paradoxie der gedanklichen Konstruktion ist offensichtlich. Und der Hinweis darauf, der Extremist sei ein Feind des Pluralismus, wird eben dieser Pluralismus aufgehoben. Mit dem Vorwurf, der Radikale bedrohe die Freiheit, wird eben diese Freiheit beschränkt. Daher ist es legitim, die herrschende Meinung selbst als extremistisch anzusehen. Wir leben in der Herrschaftsform des Liberalextremismus. Es erscheint zunächst erstaunlich, dass es so etwas geben könnte. Ist nicht liberal ein Gütezeichen für Toleranz und Rechtsstaatlichkeit? Der Fremdwörterduden definiert, dem Einzelnen wenige Einschränkungen auferlegend, die Selbstverantwortung des Individuums unterstützend, freiheitlich, nach allen Seiten offen. Liberalismus wird beschrieben als Denkrichtung und Lebensform, die Freiheit, Autonomie, Verantwortung und freie Entfaltung der Persönlichkeit vertritt. Liberalität als Großzügigkeit, Vorurteilslosigkeit, freiheitliche Gesinnung. Das klingt gut. Hat nicht in der Tat der Liberalismus unserer modernen Freiheiten errungen, denen wir so viel verdanken? Nun, wirklich erkämpfte er im 19. Jahrhundert Seite an Seite mit der nationalen Einheitsbewegung manches Gut, das uns heute noch wert ist. Die nationalliberale Bewegung, vertreten nicht zuletzt durch die Burschenschaften, darf sich das geschichtliche Verdienst an die Fahnen heften, in reiner Gesinnung für Einigkeit und Recht und Freiheit gefochten zu haben. Die 1866 gegründete nationalliberale Partei bildete im Ersten Reichstag mit 30 von 100 der Stimmen auf Anhieb die stärkste Fraktion und wurde zu einer der wichtigsten Stützen Bismarcks. Auch bedeutende Männer wie Friedrich Naumann oder Gustav Stresemann wollen wir nicht vergessen. Wissen muss man allerdings, dass keine politische Tendenz, sei sie auch von edelsten Beweggründen getragen und den hehrsten Tugenden verpflichtet, davor gefeit ist, in Überhebung und Tyrannei auszuarten. Wie der Sozialismus, der Solidarität und Gerechtigkeit propagiert, in ein brutales System der Unterdrückung umschlagen kann. Wie eine konservative Gesinnung, die vor den Irrtümern des Zeitgeistes bewahren will, in verknöchertes und verzopftes Beharren zu degenerieren droht. So ist auch der liberale Gedanke in der Gefahr, sein freundliches Angesicht mit dem zur Maske geronnenen Lächeln des Despoten zu tauschen. Es ist deswegen ein grundsätzlicher Irrtum zu glauben, es gebe nur einen linken und rechten Extremismus, während die übrigen Teilnehmer des politischen Lebens per Definitionem jeder extremen Anwandlung abhold seien. Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass jedes System, welchen Ursprungs es auch sei und welcher Begrifflichkeit es sich auch bediene, nach einer gewissen Zeit dazu neigt, sich selbst für unfehlbar zu halten. Je länger eine politische Klasse regiert, desto tauber wird sie für Kritik und desto unwirscher reagiert sie auf die Unbotmäßigkeit ihrer Gegner. Betrachtet man den Zustand unserer Republik, die hysterische Unduldsamkeit gegenüber abweichenden Meinungen, die verbissene Verteidigung des Status quo gegen jede denkbare Alternative, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass ein solcher Spätzustand erreicht ist. Um Sie nicht mit Tausenden von Fällen zu behelligen, die übrigens im Zeitungsausschnittarchiv des Archivs der Zeit e.V., das ich zu vertreten die Ehre habe, reich dokumentiert sind, möchte ich hier nur als jüngstes Beispiel den Fall Oettinger erwähnen. Jetzt genügt also schon eine Grabrede, die nach jahrtausendealter Sitte die Verdienste des Verstorbenen rühmt, um den Mechanismus der Herrschaftsbewahrung zum Vollzug zu bringen. Wenn man gesehen hat, wie ein Ministerpräsident vor einer Dame aus München die Unterwerfung zelebrierte, dann erkennt man einen ganz neuen Sinn des alten Werbemottos München, die heimliche Hauptstadt Deutschlands. Filbinger ist von Licht und Schatten umspielt, wie wir alle. Jedenfalls aber meldete er sich 1943 freiwillig zur U-Boot-Waffe, was bei den damaligen Verlustziffern fast einem Gang in den Opfertod gleichkam. Und durch diese eine Tat hat er als junger Mann mehr Charakter bewiesen als die gesamte Clique frech daherredender Gesinnungsrichter. Wären unsere gesellschaftlichen Verhältnisse im herkömmlichen Sinne liberal, dann hätte an dem pietätvollen Nekrolog für einen bürgerlichen Politiker, der ja keine historische Studie sein wollte, ebenso wenig Anstand genommen werden können, wie an den feurigen Reden, die kurz zuvor wie alljährlich zum Gedenken Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts in Berlin gehalten worden waren. Doch während letztere Trauerreden als akzeptabel gelten, sind doch die Traditionswahrer des Mauersozialismus längst in die spätliberalistische Gesellschaft aufgenommen, hat erstere mit einem Tabu gebrochen. Wer eine Begebenheit, die sich zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 in Deutschland ereignet hat und nicht als Widerstandshandlung zu werten ist, mit freundlichen Worten bedenkt, ist nach herrschender Sprachregelung Extremist. Besieht man sich die Charakteristik des Liberalextremismus näher, so lassen sich einige Beobachtungen festhalten. Ich möchte 5 Punkte hervorheben. Erstens, der Liberalextremismus hat keinerlei Scheu davor, dieselben Mittel anzuwenden, die er seinen Gegnern unterstellt. Die Eigenschaft von Extremisten, andere als ihre eigenen Meinungen nicht zuzulassen, ist keineswegs auf die radikale Linke oder Rechte beschränkt. Vielmehr kommt sie überall zu tragen, wo Herrschaftswille in Totalitätsanspruch übergeht. Sie ist daher heute am ausgeprägtesten bei jenem politischen System zu finden, das von der Weltführungsmacht und ihren Satelliten getragen wird. Ein frühes und illustratives Beispiel dieser Praxis wird ersichtlich am christlichen Schriftsteller Reinhold Schneider, geboren 1903 in Baden-Baden, Verfasser von nahezu 200 Titeln, nach dem Kriege ein prominenter Gegner der Wiederbewaffnung. Schneider war als streng katholischer Autor in den Führungsetagen des Dritten Reiches nicht gern gesehen, um es zurückhaltend zu formulieren. Er stand mehrfach auf der Liste unerwünschter Autoren. Seine Gedichte und Essays wurden dennoch verlegt, vorwiegend vom Alsatia Verlag in Colmar. Eines seiner wichtigsten Werke, Las Casas, Szenen aus der Konquistadorenzeit, erstmals veröffentlicht 1938 in Leipzig, konnte noch 1943 eine Wiederauflage erfahren. Nach 1939 datierte sein Elsässer Verleger Josef Rosé die Verträge auf eine Zeit zurück, bevor die Reichsschrifttumskammer ihre Zuständigkeit beanspruchen konnte, und legte die Bücher ohne Erscheinungsjahr auf. Schneider selbst beschreibt in seiner Schrift »Verhüllter Tag«, auf welche Weise es dem Verleger gelang, das weitere Publizieren zu gewährleisten. Zitat: Einer aus Berlin gesandten Kontrollkommission erklärte er am Telefon, dass alle Papiere bereitlegen, aber zur Durchsicht kamen sie nicht. Die wirksamste Waffe war der Elsässer Wein. Denn wer von jenseits des Rheins kam und gar aus Berlin, hatte Durst. So fuhren die Abgesandten heimwärts, ohne Unheil angerichtet zu haben. Über den weiteren Erfolg lesen wir in Ingo Zimmermanns Biografie Reinhold Schneider, Weg eines Schriftstellers, 1982. Ein Berliner Freund Schneiders, Heinrich von Schweinichen, beschaffte Papier, und der Leiter der Schrifttumsabteilung bei der kirchlichen Kriegshilfe in Freiburg, Heinrich Höfler, sorgte für die Weiterleitung der kleinen Schriften ins Heer. Allein die Trost- und Meditationsschrift »Das Vaterunser«, die seit 1941 im Alsatia Verlag erschien, ist nach der Erinnerung des Dichters in wenigstens einer 500.000 Exemplaren gedruckt worden. Was aber geschah 1945? Müsste man nicht annehmen, dass alle Beschwernisse vorüber waren? Nun, der Verleger Josef Rosé, Träger des Goldenen Parteiabzeichens, wurde von den Franzosen inhaftiert und kam bald darauf unter entsetzlichen Umständen im Gefängnis zu Tode. Vergeblich hatte sich Schneider bemüht, ihn zu retten. Nicht die Freiheit bescherte den Sieg des Lebens, sondern der Liberalextremismus triumphierte im Tode. Der Schriftsteller selbst geriet, wie wir dem Netzlexikon Wikipedia entnehmen, seiner pazifistischen Gesinnung wegen, Zitat, in die vollkommene berufliche Isolierung. Seine Arbeit für Zeitungen und Radiosender war nicht mehr gefragt. Nur wenige seiner Mitstreiter aus den Zeiten der inneren Emigration blieben mit ihm in Kontakt. So sehen wir exemplarisch, und viele von Ihnen könnten weitere Fälle anführen, dass sich Unfreiheit und Freiheit nicht an einem Datum scheiden lassen. Es spricht sich so leicht von der Zeit der Unfreiheit, die in einem Regime geherrscht habe, um über Nacht von einer Epoche der Freiheit abgelöst zu werden. Die Wirklichkeit ist viel komplexer. Dasselbe gilt für den Versuch, den Erdball in eine freie Welt und deren Antagonisten zu teilen. Diese Gegenüberstellung mag für die Zeit des Kalten Krieges ihre Berechtigung gehabt haben. Wenn ein politisch ganz unverdächtiger, viel in der Welt herumgekommener Mann, wie der Hauptdarsteller des preisgekrönten Films »Das Leben der Anderen«, Sebastian Koch, heute sagt, die Vereinigten Staaten unter Bush sind genauso ein Überwachungsstaat wie die DDR, womit er überhaupt keine Neuigkeit verbreitet, sondern bestätigt, was Alexis de Tocqueville vor 2 Jahrhunderten voraussah, dann sollte dies denen zu denken geben, die immer noch glauben, die freie Welt zu verteidigen. Sicher gibt es immer noch weniger erfreuliche Optionen, etwa die Unterwerfung Deutschlands unter die Scharia. Aber nach dem altbewährten Grundsatz, zuerst vor der eigenen Türe zu kehren, kann es heute nicht unsere vornehmste Aufgabe sein, Deutschland am Hindukusch zu verteidigen. Die deutsche Freiheit, deren Flamme nur noch im Verborgenen brennt, wird am heimischen Herd verteidigt. Zweite Charakteristik: Der Liberalextremismus ist Meister darin, seine eigentlichen Ziele im Nebel der politischen Rhetorik zu verbergen. Wir müssen der Redlichkeit wegen zunächst festhalten, dass die Sprache der Politik immer bemüht ist, harte Wahrheiten angenehmer erscheinen zu lassen. Schon die Römer eroberten Gallien nicht, sondern befriedeten es. Weltanschauliche Ziele zu propagieren und sich dabei einer geschickt gewählten Sprache zu bedienen, ist an sich noch nicht verwerflich. Insbesondere dann nicht, wenn es eingestandenermaßen geschieht. Die römische Kirche unterhielt fast 400 Jahre lang die Congregatio de Propaganda Fidei. Im Deutschen Reich gab es einmal ein Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Wer in der DDR das neue Deutschland kaufte und nicht ganz vernagelt war, wusste um die ideologischen Vorgaben, weswegen er nur zwischen den Zeilen das Wissenswerte zu finden suchte. Die besondere Chuzpe des Liberalextremismus liegt nun aber darin, jeden propagistischen Hintersinn in Abrede zu stellen und allen Ernstes zu behaupten, lediglich wertfreie, sachliche Informationen zu liefern. Wer Tagesschau oder Heute Nachrichten höre, aus der vermeintlich bunten Vielfalt der Tageszeitungen sein Leib- und Magenblatt wähle und vielleicht doch eines der großen, illustrierten Blätter lese, der sei, so heißt es, stets bestens informiert. Ein solcher Medienkonsument weiß zum Beispiel, dass der Irakkrieg um der Demokratie willen geführt wird, dass wir eine vermehrte Zuwanderung brauchen, um unseren Wohlstand zu retten, und dass es nötig ist, mit jedem Tag, um den sich die Vergangenheit von uns entfernt, sie etwas mehr zu bewältigen. So kann er sich zurücklehnen und stolz bekennen, auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir müssen es uns an dieser Stelle ersparen, auch nur einige der Kratzer und Flecken aufzuzeigen, die das geschönte Selbstporträt des Liberalextremismus aufweist. Die Tagungsbände der Gesellschaft für freie Publizistik bieten Belege genug. Interessant ist, dass von jeher die immer gleichen Argumentationsmuster angewandt werden, die in ihrer massenpsychologischen Wirksamkeit gut erprobt sind. Ich will ein vergleichsweise wenig beleuchtetes Kapitel aus der Frühzeit des Liberalextremismus anführen, den vor 200 Jahren vom Zaun gebrochenen amerikanischen Bürgerkrieg. Wir wissen natürlich aus den einschlägigen Lehrbüchern, dass Abraham Lincoln diesen Krieg zur Befreiung der Sklaven geführt hat. Aber was sind die Tatsachen? Norden und Süden der Vereinigten Staaten hatten sich völlig unterschiedlich entwickelt. Während dort, angetrieben vom Gedankengut des Enlightenment, eine schrankenlose Fortschrittsgläubigkeit herrschte und der American Way of Life seinen Weg nahm, war hier das Leben von der konservativen Skepsis eines agrarisch strukturierten Landes geprägt. 9/10 der Südstaatenfarmer besaßen keine Sklaven und bewirtschafteten ihr Land selbst. Angesichts der divergierenden Lebensstile und der Furcht des Südens, demografisch majorisiert zu werden, erstrebte er ein friedliches Ausscheiden aus der Union. In den Nordstaaten regte sich zunächst wenig Widerspruch, da man die Trennung einem dauernden Konflikt vorzog. Als Lincoln, ein rigoroser Moralist, 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, war dies das Signal für die 11 Südstaaten, eine eigenständige Konföderation zu bilden. Die Erklärungen Lincolns aus dieser Zeit bilden perfekt das liberalextreme Muster ab. Zitat: Ich rufe nicht zum Bürgerkrieg auf. Alles, was ich will, jetzt und solange ich lebe, ist, immer und immer wieder den edlen Grundsatz unserer Demokratie hochzuhalten. Anlässlich einer Vereidigung rief er dem Süden zu: Die Regierung wird euch nicht angreifen. Ihr könnt keinen Konflikt haben, ohne selbst die Angreifer zu sein. In dieser hintersinnigen Formulierung lag auch schon die Methode beschlossen, den Bürgerkrieg zu beginnen. Die Bundesregierung besaß einen exterritorialen Stützpunkt im Süden, Fort Sumter. Als Lincoln eine Flottille dorthin schickte, musste er wissen, dass dies als Kriegshandlung betrachtet würde. Erwartungsgemäß ließen sich die Südstaatler provozieren, das Fort mit militärischen Mitteln zur Übergabe zu zwingen. Nun konnte Lincoln, der sich empört zeigte, ein Heer mobilisieren. Nach außen ging es darum, was er bereits im Wahlkampf proklamiert hatte. Unsere Nation gründet auf dem Wahlspruch, alle Menschen sind gleich. In der Unabhängigkeitserklärung steht nichts von einer Ausnahme. Intern brachte der Präsident anderes zu Papier. Mein großes Ziel ist die Erhaltung des Bundes, nicht die Erhaltung oder Abschaffung der Sklaverei. Und mein alles beherrschendes Ziel in diesem Krieg ist, die Union zu retten, nicht die Sklaverei zu retten oder zu zerstören. Wenn ich die Union retten könnte, ohne einen Sklaven zu befreien, würde ich es tun. Erst als 1863 europäische Mächte planten, zugunsten der Konföderierten zu intervenieren, erließ der Präsident eine Verfügung, wonach die Sklaven in den von der Union abgefallenen Staaten frei sein sollten. Da nun die Südstaatler in den Ruch gerieten, zur Verteidigung der Sklaverei Krieg zu führen, konnten es sich die Staaten Europas moralisch nicht erlauben, mit ihnen ein Bündnis zu schließen. Der Bürgerkrieg kostete 635.000 Menschen das Leben und zog eine blutige Spur der Verwüstung durch den Süden, dessen kulturelles Erbe zunichte gemacht wurde. Sowohl die Provokation eines Kriegsgrundes als auch die Vortäuschung humanitärer Ziele, mit denen machtpolitische Ambitionen verschleiert werden, ist seitdem aus der amerikanischen Geschichte nicht wegzudenken. Man wird an Carl Schmitt erinnert, von dem das harte Wort stammt: Wer Menschenrechte sagt, will betrügen. Dritte Charakteristik: Der Liberalextremismus verrät seine freiheitlichen Wurzeln. Wenn wir im Jahr 2007 über Liberalismus sprechen, dann denken wir an das Hambacher Fest, das vor 175 Jahren ein Zeichen der Freiheit setzte. 30.000 Bürger und Studenten trafen sich damals, um gegen Fürstenwillkür und die Zersplitterung des Vaterlands Protest einzulegen. Die Farben der Burschenschaft, Schwarz, Rot und Gold, wurden feierlich zu den deutschen Nationalfarben erklärt. Johann Georg August Wirth, neben Philipp Jakob Siebenpfeifer, einer der Initiatoren der Versammlung, erklärte in seinem Aufruf Deutschlands Pflichten, der überall Verbreitung fand: Auch der größte Despot hat nur Gewalt über den Körper. Über den Geist gebietet keine andere Macht als die moralische. Wenn nun auch unsere Körper der Gewalt der Tyrannen unterworfen sind, so bleibt doch der Geist frei. Sobald das Volk vom Bewusstsein seines Rechtes durchdrungen sei, werde das Ziel erreicht, denn, Zitat, es ist ein Gesetz der Natur, dass keine materielle Macht der übereinstimmenden und mit voller erfassten Meinung eines Volkes zu widerstehen vermag. Vor dem natürlichen Rechte des Menschen, der Gedankenmitteilung, müssten die Despoten weichen. Vorausschauend erkannte Wirth aber auch die Gefährdungen, denen die Presse aus sich selbst heraus unterliegt. Denn Pressefreiheit zu erkämpfen, ist das eine, sie verantwortlich gebrauchen, das andere. Er sah die besten Söhne des Vaterlandes in der Pflicht, ihre geistige Kraft den Journalen des Volkes zu widmen, und hielt wenig von Berufsjournalisten. Auch dürfe sich die Presse nicht in den Händen weniger befinden, wodurch sie zum Mittel eigensüchtiger Absichten oder des bloßen Gewinnstrebens werde. Das allgemeine Interesse müsse über egoistische Zwecke gestellt werden. Die Journalisten sollten Diener des Volkes sein. Heute gebrauchen eben jene, die ihre Freiheit zu schreiben, den Patrioten der deutschen Nationalbewegung verdanken, ihre Machtstellung zu anderen Zwecken. Sie haben ehrbare Einzelne ausgenommen, die Seiten gewechselt. Und ein zweites fällt auf. Damals schickten auch die Despoten Abgesandte nach Hambach, die selbstredend von anderen Beweggründen geleitet waren. Michael Krausnick schreibt in seiner Biografie Johann Georg August Wirth, Vorkämpfer für Einheit, Recht und Freiheit: Hambach wird auch zu einem Tummelplatz von Agenten, Informanten und Konfidenten aller deutschen Staaten. Allein Metternich erhält ein halbes Dutzend Berichte. Einen vergleichbaren Auflauf von V-Leuten dürfte es bis dato nicht gegeben haben, sodass Hambach ironischerweise nicht nur mit den Worten von Theodor Heuss als erste Volksversammlung der neueren deutschen Geschichte, sondern zugleich auch schon als erster Höhepunkt der behördlichen Überwachungspraxis in den Annalen zu verzeichnen ist. Heute sind die Verhältnisse natürlich ganz anders. Denn unsere Republik gründet ja, wie wir im Jubiläumsjahr lesen, auf den freiheitlichen Ideen der Hambacher. Oder etwa nicht. Eine Anekdote soll hier erzählt werden. 1998 weilten Salzburger Korporationsstudenten im frisch renovierten Hambacher Schloss, um die dort installierte Ausstellung »Ein Fest der Freiheit« zu sehen. Die auf Schautafeln zu lesenden Geschichtstheorie, wonach die Revolte von 1968 in einer Linie zu Hambach stehe, konnten sie sich nicht anschließen und waren daher recht froh, als sie von Mitarbeitern gebeten wurden, auf Fragebögen ihre Ansicht über das Ausstellungskonzept mitzuteilen. Sie schrieben dann deutlich ihre Auffassungen nieder. Nur, als sie die Bögen zurückgaben, wurden diese vor ihren Augen zerrissen, da sie nicht verwertbar seien. Ein Ausstellungsmitarbeiter meinte noch, ich nehme an, dass Sie aus dem Ausland kommen. Bei uns hätten Sie so etwas überhaupt nicht schreiben dürfen. Ist also das Hambacher Fest tatsächlich, wie wir im jetzigen Jubiläumsjahr lesen können, eine Wegmarke hin zu unserer Demokratie? Sollen wir das den heutigen Meinungswächtern abnehmen, wenn sie vorgeben, nichts als die Freiheit zu verteidigen anstelle der Macht der Throne? Erscheint ihr Charakter in einem besseren Lichte? Vierte Charakteristik. Der Liberalextremismus unterhöhlt sich selbst, damit aber den Staat, den er durchdrungen hat. Er ist die derzeit virulenteste Bedrohung des Gemeinwesens. Als 1984 das gleichnamige Buch von George Orwell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, herrschte allgemeine Aufregung. Eine Volkszählung stand bevor. An Brennpunkten der Kriminalität wurden die allerersten Überwachungskameras installiert. Zugleich wollte uns eine angebliche Friedensbewegung weismachen, die Sowjetunion müsse sich durch westliche Raketen bedroht fühlen, wodurch der Weltfriede gefährdet sei. Auch das Waldsterben, das angeblich in wenigen Jahren keinen einzigen Baum verschonen würde, löste Ängste aus, ähnlich wie jetzt der Klimawandel. Ich war damals Lehrjunge und machte mich unbeliebt, wenn ich nicht zum Zwecke irgendeiner Demonstration den Unterricht verließ. Rückblickend muss man sagen, die Themen wechseln, die Unvernunft bleibt bestehen. Das Gemeinsame aller öffentlichen Debatten, die mit möglichst geringer Beteiligung des eigentlichen Volkes in Talkshows, Plauderrunden, Kommissionen und Plenarsälen geführt werden, ist die Ablenkung von den eigentlich wichtigen Fragen und den notwendigen klaren Unterscheidungen zugunsten einer geistig und sachlich diffusen Stimmungsmache. Ökologische und andere Katastrophen werden reihenweise vorgestellt, um staatliche Abgaben und Verbote zu rechtfertigen. Gelegentlich mag es auch eine sachliche Grundlage geben, aber gerade dann hilft die Erzeugung von Panik nicht. Nur allzu gern führt man allgemeine Verbots- und Überwachungsmaßnahmen ein, wo es um Randprobleme geht. Privilegierte Minderheiten erfahren hingegen Schonung. Anstatt Gesetzgebung und Strafvollzug für unbelehrbare Wiederholungstäter zu verschärfen und den Zuzug von Kriminellen zu begrenzen, werden unbescholtene Personen mit einer Flut von Vorschriften überzogen. Wer als gesetzestreuer Bürger bei einem Minister vorsprechen will, tut sich schwerer als zur Kaiserzeit, aber einem Terroristen gibt das Staatsoberhaupt die Ehre. Heroinkonsumenten erhalten kostenlose Spritzen in staatlichen Abgabestellen. Wer sich aber am Bahnsteig wartend eine Pfeife anzündet, wird mit einer 500-Euro-Buße belangt. Missbräuchliche Vielfachbezüge von Sozialleistungen, nicht zuletzt durch jene weit hergeholten Bevölkerungsgruppen mit gewissem Hintergrund, können wegen des Datenschutzes nicht verhindert werden. Aber jeder brave Mann muss mit der Online-Überwachung seines Computers rechnen. Die von Berufsrandalierern veranstalteten Berliner Krawalle zum 1. Mai sind zur lieben Gewohnheit geworden. Aber wer mal zu schnell fährt, wird künftig per Abruf aus der digitalen Bilddatei unverzüglich zur Rechenschaft gezogen. Wer als Deutscher ohne Personalausweis angehalten wird, kommt in die Bredouille. Aber wer an unseren Grenzen seinen Pass fortwirft und ein Zauberwort nennt, wird freundlich hereingebeten. Der Islamismus wird Land auf Land ab mit herrischer Geste in den Moscheen gepredigt, aber wir alle sollen zu seiner Bekämpfung unsere Fingerabdrücke speichern lassen. Und dies, obwohl bisher sämtliche islamistischen Terroristen als unauffällige Zeitgenossen mit echten Pässen unterwegs waren. Selbst die vornehm zurückhaltende Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, verfolgt Wolfgang Schäuble einen geheimen Plan? Oder steckt hinter den immer neu sprudelnden Forderungen nach immer mehr Sicherheitsgesetzen der rasende Geltungsdrang eines Parteipolitikers? Seine Gegner sehen ihn beim Aufbau eines totalen, wenn nicht totalitären Überwachungsstaates. So die FAZ vom 20.04. diesen Jahres. So hat der Liberalextremismus von ursprünglicher Liberalität sehr wenig übrig gelassen. Viele Freiheiten gibt es für ausgesuchte Gruppen. Was einmal als deutsche Freiheit erkämpft wurde, Freiheit nach innen, Bürgerfreiheit, wie nach außen, Nationalfreiheit, ist perdu. Fünfte und letzte Charakteristik. Der Liberalextremismus hat das öffentliche Leben zum geistig anspruchslosesten, infantilsten und würdelosesten gemacht, was seit Menschengedenken im deutschen Kulturraum erinnerlich ist. Er hat sich damit für alle Zeit der Lächerlichkeit preisgegeben und es wird sein Verhängnis sein. In der Wolle gefärbte Linke, also solche, die ihre zwar fragwürdige, aber aufrechte Überzeugung von der Verbesserungsfähigkeit der Welt nicht für die billigen Vergnügungen der Spaßgesellschaft aufgegeben haben. Und Rechte, die ihr bewährtes geistiges Marschgepäck über den Geröllstrom der Zeit zu tragen vermochten, sind sich selten so einig wie darin, dass von einem Zeitgeist heute kaum noch gesprochen werden kann. Schiere Geistlosigkeit ist das Signum des sogenannten öffentlichen, also veröffentlichten Lebens. Ein Reigen kluger Geister aus allen Richtungen lässt sich aufführen, die dies erkannt haben und auszusprechen wagen. Der Schriftsteller Wiglaf Droste, Kolumnist der Taz und früherer Redakteur des Satiremagazins Titanic, geißelt die mediale Verwertungsmaschine mit ihren Überflüssigkeitsorganen, die organisierte Affektaufwühlungen veranstalten und die fortschreitende Infantilisierung der Öffentlichkeit massiv vorantreiben. Er bemerkt, die Sprache, in der das Dauerspektakel präsentiert wird, ist eine Art Kinder-Ei-Tai-Tai. Es ist ja nicht nur die Gossenpresse, die das Publikum anspricht, als sei es im Kindergartenalter. Auch in öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichtensendungen wird man längst von guten Onkels und Tanten angeschnackt, als wäre man nicht fähig, einen komplexeren Sachverhalt zu verstehen. Weiter im Zitat, man muss es deutlich sagen, wir sind nicht aus Debilien, wir sprechen Deutsch in ganzen richtigen Sätzen. Soweit Wiglaf Droste. Die an der Universität Potsdam lehrende Soziologin Sibylle Tönjes analysiert die geschlossene Gesellschaft, die auf öffentlichen Podien Platz nimmt und sich pfauenhaft vor der Bevölkerung spreizt. In der Glitzerwelt der Medien beobachtet sie, Zitat, sorgsam ausgesiebte und hochgepäppelte junge Akademiker. Seit Jahrzehnten schon kann man sie auf Podien stehen sehen. Ich rege mich aber deshalb auf, weil jedes, tatsächlich jedes der angeblichen intellektuellen Wunderkinder, die ich in den letzten Jahrzehnten auf dem Podium erlebt habe, nur den einen Vorzug besaß. Dass es sich ohne Hemmungen im Elfenbeinturm eingerichtet hatte und über ein Fachchinesisch verfügte, das nicht einmal der Professor, der es protegierte, verstand, das niemand verstand Nicht einmal das Wunderkind selbst, das sich nur wunderte, warum es mit seinem Gerede so erfolgreich ist. Der Gesellschaftswissenschaftler Alexander Schuller, Professor in Berlin, macht in den Parlamenten keine bessere Beobachtung. Zitat: Von einer inhaltlich und leidenschaftlich geführten Debatte im Bundestag hat man lange nichts mehr gehört. Der Abgeordnete, der nicht pariert, wird bei der nächsten Wahl nicht mehr aufgestellt, sagt Müntefering, der Parteifunktionär. Einen politischen Diskurs gibt es nur noch privat, am Rande von Belanglosigkeit oder Illegalität. Nicht das Kabinett fällt die Entscheidungen, sondern der Koalitionsausschuss, den es in unserer Verfassung gar nicht gibt. Die Parallele zum kommunistischen Politbüro ist offensichtlich. Helmut Schelsky hatte vor den Funktionären gewarnt als den Totengräbern der Demokratie. Mit der Wiedervereinigung haben die Funktionäre beider Systeme zu einer verschwiegenen Einheit gefunden. Auch gesellschaftspolitisch gibt es zwischen SPD, CDU, Grünen und Linkspartei keine wesentlichen Unterschiede mehr. Alle gemeinsam betreiben die Vergesellschaftung des Privaten. Eine neue sozialistische Einheitspartei hält die Macht im Staat. Der Feind ist der freie Bürger. Das Leitmotiv des Vereinigten Deutschland ist das Schweigen, das Verschweigen, das Verschwinden der freien Rede aus dem öffentlichen Raum. Unter vier Augen blüht der Diskurs leise, wie in der DDR. Eine messerscharfe Analyse, in der die historische Dimension der Entwicklung deutlich wird. Der FAZ-Kolumnist Robert Goldmann spricht von einer Gesellschaft, die kaum mehr Grenzen kennt. Er beklagt, man wird im Fernsehen und Radio nicht angesprochen, sondern angeschrien und vermisst ein Minimum des guten Geschmacks. Der Dichter Hans-Jürgen Heise, Mitglied des PEN-Clubs und der Leipziger Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik, nennt den heutigen Massenmenschen geradezu die humane Käfigratte der modernen Industriekultur. Im Rheinischen Merkur konstatiert Ludger Kühnhardt ein Stagnationssyndrom in Deutschland und ahnt, die Welt der Parteien zerbricht, die Mitte ist zu groß, fest und erstarrt geworden. Die Wähler verweigern sich in immer größerer Zahl einer Ordnung, deren Parteien sie innerlich als ausgezehrt und irrelevant für ihr Leben empfinden. Professor Günter Rohrmoser, ein protestantischer Denker, analysiert die deutsche Modernität als sinnloses Kreisen und Wirbeln des Nebels in fernen Horizonten, und in diesem Nebel bewegen wir uns. Professor Walter Höres, einst 68er und Doktorand bei Adorno, heute katholisch-konservativer Philosoph, sieht unsere Zeitgenossenschaft auf geistige Nullkost gesetzt. Er hält fest, dass die sogenannte pluralistische Gesellschaft in allen großen Sinn- und Lebensfragen zutiefst ratlos ist und reklamiert, dass in unserer orientierungslosen Zeit große, einfache, oft auch ganz selbstverständliche und gerade deshalb zündende Ideen gefragt sind. Dieser Hinweis scheint mir wesentlich zu sein. Es ist ja keineswegs so, dass der Geist ausgestorben wäre. Trotz einer Negativauslese durch Zuwanderung, die das Gefüge der Wohnbevölkerung qualitativ verschlechtert, und obwohl die Unbildungspolitik das ihre tut, um exzellente Begabungen untergehen oder ihrerseits auswandern zu lassen, gibt es ja noch viele im Lande, die das Treiben durchschauen. Der große Vorzug unserer Lage ist, dass nicht etwa komplizierte Erwägungen und akademische Abhandlungen erforderlich sind, um rettende Mittel zu ersinnen. Wer sich in einem Siechenhaus befindet, dessen stickige und infizierte Atmosphäre ihn umwabert, der braucht nicht lange nachzudenken. Er wird kurzerhand die Fenster öffnen, um Licht und Luft hereinzulassen. Nicht neue Theorien sind als Alternative zu den bestehenden Torheiten gefragt, sondern das Selbstverständliche ist es, wonach wir verlangen. Geistige, politische und kulturelle Normalität soll einkehren. Dass sich in jedem gesunden Volke völlig von selbst verstehende Bestreben, den Nutzen zu mehren und Schaden abzuwenden. Der Wille, eigene Interessen zu bestimmen und mit denen der anderen in Ausgleich zu bringen. Der Wunsch nach verantwortlicher Freiheit für die vielen, nicht nach tausend verstiegenen Freiheiten für jene, die am lautesten schreien. Darum geht es. Und solchermaßen um unsere Würde als Nation, die der alles nivellierende Liberalextremismus Tag für Tag beschädigt. Würde zu haben, ist in erster Linie eine Frage des Willens. Es braucht gewisse Voraussetzungen, aber man muss es vor allem wollen. Und zu einem Willen zu gelangen, kann man lernen. Darin liegt eine große Hoffnung. Deutschland wird in der nächsten Generation nach allem, was auch an ökonomischen und demografischen Fehlentwicklungen eingetreten ist, vermutlich nicht so wohlhabend sein wie heute. Doch wer, wie unser Volk, die höchsten Gipfel erklommen hat, der sollte es auch verstehen, Täler zu durchschreiten. Nach dem ersten 30-jährigen Krieg hatte das Reich ein Viertel, Süddeutschland zwei Drittel seiner Bevölkerung verloren. Nach dem zweiten 30-jährigen Krieg, vom Herbst 1914 bis zum Frühjahr 1945, war den Deutschen alles genommen, was sie einst groß gemacht hatte. Doch kein Unglück ewig, die alte Weisheit galt noch immer. Hier soll nicht stoischer Armut das Wort geredet werden. Aber im Letzten entscheidet doch nicht das Sozialprodukt über den Rang eines Volkes. Oder interessiert uns heute, welche Wirtschaftsbilanz das Römische Reich unter Kaiser Augustus verzeichnete? Nur der Ruhm seines Kaisertums interessiert uns. Deshalb meine ich, dass der Schlüssel zu einer deutschen Zukunft darin liegt, die Würde der Nation zurückzuerlangen. Es versteht sich, dass der Weg dahin kein leichter sein wird. Er wird steinig und schwer, um das populäre Lied aus dem Weltmeisterschaftssommer 2006 zu zitieren. Aber im Unterschied zu hochfliegenden Utopien ist er begehbar. Er geht vom Volke selber aus, nicht von den funktionalen Eliten. Welch schönes Wort für diejenigen, die außer der Tatsache, prominent zu sein, nichts zu bieten haben. Niemand muss warten, bis einflussreiche Kreise die Richtung anzeigen. Würde und Selbstachtung zu leben, ist in die Hand jedes Einzelnen gelegt. Nur einige sind in der Lage, unter Inkaufnahme von allerlei Anpöbeleien an der politischen Auseinandersetzung teilzunehmen. Schon wer in hohenloischen Schlossmauern in Walkersheim verkehrt, gilt ja inzwischen als Dissident. Was aber jeder tun kann, ist Abstand halten, sich freimachen von den Zumutungen des täglichen Geschreis. Sagen wir es ruhig mit Hermann Hesse. Gegen die Infamitäten des Landes sind die besten Waffen Tapferkeit, Eigensinn und Geduld. Die Tapferkeit stärkt, der Eigensinn macht Spaß und die Geduld gibt Ruhe. Viele gehen diesen Weg. Deswegen sagen auch die von Demoskopen bemühten und bei Wahlen hervorgekehrten Zahlen nichts über die tatsächliche Befindlichkeit des Volkes aus. Wenn es so wäre, dass sich wirklich nur 2, 5 oder 10% der Bürger bereit fänden, eine grundsätzliche Alternative zu suchen, dann stünde es tatsächlich schlecht um die Zukunft der Nation. Aber tatsächlich hat ja eine große Mehrheit der Deutschen längst den Glauben aufgegeben, mit ihrer Stimmabgabe irgendetwas zu erreichen. Auch viele von denen, die zur Urne gehen, tun es nur noch aus deutschem Pflichtbewusstsein, mit dem Mut der Verzweiflung oder in der Hoffnung, das Übel ein klein wenig zu mindern. Mal gleichgültig, mal spöttisch, mal erbost wird das Treiben der Politiker betrachtet, deren abgehobenes, schalldichtes und spiegelverglastes Raumschiff sich längst in fernen Welten zu befinden scheint, ohne dass es die Insassen bemerkt haben. Wenn sie einmal nicht zurückkehren sollten, wird sie kaum einer vermissen. In einem Punkt will ich mich einer skeptischen Vorausschau freilich nicht enthalten. Wenn der Windstoß kommt, der das Kartenhaus des Liberalextremismus durcheinanderwirbelt, dann wird es spornstreichs sehr viele Zeitgenossen geben, die das Notwendige immer schon kommen sahen und nur leider nicht sagen konnten, die innerlich längst mit dem Bestehenden gebrochen hatten, aber durch äußere Umstände gehindert waren, sich bemerkbar zu machen. Wie 1945, wie 1989. Aber das macht nichts. Mit all den Legenden, die sich Menschen weben, kann man auskommen, wenn nur das große Ganze keine Lüge mehr ist. Selbst die lächerlichen Volkspädagogen, die heute auf der Bühne stehen und im Hans-Wurst-Kostüm Reden schwingen, die sicher auch zu diesem Kongress ihren Mostrich geben werden, man kennt die Namen schon. Sie werden sich als kleine Statisten verdingen wollen, wenn einmal wieder großes Schauspiel auf deutscher Erde aufgeführt wird. Sei es ihnen vergönnt, wir sind ja doch ein Volk. Die Geschichte hält noch manches unter ihrem Mantel bereit. Dass es so bleiben sollte, wie es heute ist, hat jede Wahrscheinlichkeit gegen sich. An jenes Absurdistan, das der Liberalextremismus aus dem Staat gemacht hatte, wird man sich eines Tages wie an einen schlechten Traum erinnern, der vorüberging, und die Ketten, die den deutschen Geist umschlossen, werden gelöst sein.